Alles Lob gebührt Allah. Ihn lobpreisen wir, ihn bitten wir um Hilfe und um Vergebung. Und wir suchen Zuflucht bei Allah vor dem Übel unserer eigenen Seelen und vor unseren schlechten Taten. Wen Allah recht leitet, den kann niemand in die Irre führen. Und wen er in die Irre gehen lässt, dem kann keiner recht leiten. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit außer Allah gibt. Ihn alleine, der keine Gestalten hat. Ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Segen und Heil auf den gesamten Propheten von Sallam. Und möge Allah der Sahaba mit den Sahaba sein Wohlgefallen haben. Meine lieben Brüder, ein weiterer, und wir gehen weiter mit dem Thema Al-Hijra, die Auswanderung. Und die verschiedene Episoden von der Hijra, darin sind viele Lehren für uns. Und wir nehmen von diesen Ereignissen, die mit dem Propheten und seinen Gefährten passiert sind, wir nehmen daraus Lehren, die Nutzen für uns haben und für die Zeit, in der wir jetzt leben. Abu Bakr, radiallahu anhu, war der Gefährte des Propheten Muhammad sallallahu bei der Hijra. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wenn ihr ihn unterstützt, denn Allah hat ihn schon bereits unterstützt oder geholfen. Und Allah, das sind die Verse, die der Sheikh jetzt erwähnt, wo Allah über Abu Bakr spricht. Wo Rasulullah sagt zu Abu Bakr, sei nicht traurig, Allah ist mit uns. La tahzan, sei nicht traurig, Allah ist mit uns. Dieses Wort sagte der Prophet zu seinem Gefährten, als sie in der Höhle war. Und damit ist Abu Bakr gemeint. Und das Wort As-Sahib, Gefährte, das hat Allah entschieden, ihn so zu nennen. Das Abu Bakr ist sein Sahib, sein Gefährte. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hatte eine Stufe bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und durch laut dem Koran ist Abu Bakr der Gefährte des Propheten. Und Allah subhanahu wa ta'ala befriedigte so die Seele mit dieser Aya von Abu Bakr. Allah bestätigt diese Freundschaft, diese islamische Freundschaft für Allah. Und Allah sagt zu ihm, sei nicht traurig, Allah ist mit uns. Das Wort Allah ist mit uns ist nach sei nicht traurig. Weil, subhanallah, weil wenn Allah mit dir ist, bist du nicht traurig. Keine Kraft kann dir Angst machen. Kein Feind kann dir Angst machen. Kein Problem kann dich aus der Fassung bringen. Weil du bist kräftig, weil Allah subhanahu wa ta'ala dir Kraft gegeben hat. Und du bist standhaft und stark, seelisch stark, weil Allah subhanahu wa ta'ala mit dir ist. Und das mit dir sein ist nicht, wie manche denken, Allah ist mit seiner Wesensart mit dir. Nein, Allah ist mit seinem Wissen mit dir. Als dein Volk zu Musa sagte, als dein Volk, Musa, die Kinder Israel zu Musa sagte, wir sind vernichtet. Pharaon holt es, wo Pharaon hinter ihm war, hinterhergeritten ist in seine Schar. Bei Israel hat die Hoffnung aufgegeben. Hat gesagt, Pharaon wird uns bekommen. Dann, was meinte Musa? Allah ist mit mir. Allah ist mit mir. Niemals. Aber Rasulullah sagt, und der Unterschied zwischen Musa a.s. und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah a.s. sagt, Allah ist mit uns. Dass du weißt, Allah sieht dich und hört dich, wie Musa und Harun sagten, wie Allah sagte zu Musa und Harun in einem anderen Vers, ich bin mit euch. Ich sehe und ich höre und sehe. Sei nicht traurig, sagt Allah zu Musa. Was war die Traurigkeit von Abu Bakr jetzt nach dem Koran? Wo Allah, wo Rasul sallallahu alaihi wasallam sei nicht traurig. War Abu Bakr traurig, weil er seine Wohnung verlassen hat? Oder seine Gegend? Oder sein Vermögen? Oder sein Handel? Weil Abu Bakr war ein Händler. Oder weil er seine Familie verlassen hat? Oder war er traurig, dass er seinen Vater verlassen hat? Warum war er traurig? Dass Allah das Rasul sagt, sei nicht traurig. Er war nicht traurig deswegen. Und er war nicht traurig, weil er Angst hat über seine Familie und um seine Familie oder um sein Geld oder wegen sich selber. Aber er hatte Angst. Oh Rasul, wenn du stirbst, du bist eine Gemeinde und wenn du stirbst, stirbt die Gemeinde. Und wenn ich sterbe, ich bin ein Einzelfall. Und da stirbt ein einziger. Genau, nach dem Motto, wenn ich sterbe, hat das keinen Wert, keine Bedeutung. Aber wenn du stirbst, Rasulullah, du bist eine Gemeinde. Aber wir heute, wir haben Angst und sind traurig über unsere Lage. Über die Lage dieser Umma, die zerstückelt ist, diese Gemeinde. Dass sie über die, dass sie heute spekulieren über die Verbote Allahs. Und die Lage unserer Häuser, Wohnungen. Interessiert nicht, wie sein Sohn lebt. Oder wie seine Frau lebt. Oder wie sein Bruder lebt. Ob er betet, nicht betet. Ob er sinnlich, nicht sinnlich. Ist egal. Und kann sein, dass der Tod kommt. Dass sein Bruder stirbt. Dass sein Bruder stirbt ohne Gebet. Ohne an Allah vielleicht geglaubt zu haben. Wir müssen traurig sein. Dass wir eigentlich keine Zeit haben, um glücklich zu sein. Das ist verbindet der Islam nicht, glücklich zu sein, aber das im Allgemeinen. Dass die Umma ist eine Situation. Schaut euch die Gemeinde der Muslime an. Und wir haben kein Erbarmen mit uns selber, mit unseren muslimischen Brüdern und Schwestern. Meine lieben Geschwister, das ist wegen unserer Schwäche des Imams. Je mehr der Iman gegenüber seinem Herrn steigt, desto stärker ist die Bindung mit Allah. Desto stärker ist die Überzeugung über Allah und seine Gebote und sein Paradies und seine Hölle. Wie Allah selber im Koran sagt, wenn ihr Allah seine Religion verhilft, dann wird Allah euch verhelfen. Rasulullah hat Mekka verließ, hat er geweint. Als er Mekka verlassen hat, weinte er. Er weinte nicht, weil er diesen Sand über diesen Sand oder den Boden oder diese Gebäude geweint. Er weinte, dass er da dieses Mekka verlassen hat, bevor er sein Volk diesen Islam verkünden konnte. Das ist, warum er weinte. Das war der Grund. Und heute weinen wir wenn uns ein Handel entgangen ist oder ein Geschäft entgangen ist oder ein Kauf entgangen ist, wenn irgendwo bei Aldi Sonderangebot war. Und wir weinen heute vor Neid, wenn wir sehen, dass ein Bruder oder ein Freund oder mein Nachbar ein neues Auto gekauft hat, dann traue ich. Ich kann 3 Tage nicht essen vor Kummer und Sorge und Schmerzen. Wir sind nicht, wir sind ja traurig, weil wir Dien vernachlässigt haben, weil wir die Religion vernachlässigt haben, dass wir unser Leben nicht mehr nach den Werten des Korans leben und dass wir nicht auf Allahs Gebote achten. Sind wir nicht darüber traurig? Sind wir nicht traurig, dass die Aqidah verloren gegangen ist zwischen unseren Brüdern und Schwestern? Und wir brauchen über die Dunya. Wir vernachlässigen, wir opfern unsere Religion für diese Dunya, für diese Zielzeit. Schaut die Lage, wie ihr seht. Und alle haben Augen und können die Situation sehen. In einem Hadith sagen die Sahaba, ja Rasulallah, weil wir so wenig sind, werden wir in dieser Lage sein, dass alle auf uns her sind, dass wir keinen, dass wir unsere Religion vernachlässigen, dass wir unterdrückt werden. Rasulallah sagt, nein, ihr seid viele, aber ihr nehmt die Religion nicht mehr ernst. Mit sinngemäßen Worten. Wie sind die Wohnungen? Heute der Muslime. Wie sind sie geschmückt? Was wird in den Wohnungen gemacht? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, Abu Bakr, sei nicht traurig. Allah ist mit uns. Und Abu Bakr weint. Und weint über den Propheten, weil er Angst hat. Heute, damals, der Prophet ist gestorben. Abu Bakr hat geweint, weil er Angst hat, dass der Prophet sterben könnte. Weil die Feinde hinterher waren. Aber heute weint einer, dass die Sünder gestorben ist, des Propheten, ist, dass das Rezitieren vom Koran verloren gegangen ist. Der Prophet sagt, bewegt euch mit dem Islam, solange sich der Islam bewegt. Denn die Mühle des Islams wird sich drehen. Ja, mit dir, ohne dir, der Islam dreht sich. Allah wird Männer bringen, die den Islam verteidigen und mit dem Islam sind. Und bereit sind, den Islam würdig zu tragen. Mit dir oder ohne dich. Deswegen, pack zu und sei dabei. Rasulullah sallam sagt zu Abu Bakr, Allah ist mit dir. Wenn deine Frau zu Hause Kummer hat, weil wenig Geld ist, und fängt an zu weinen, und ist traurig, weil sie gerne mehr Kleidungsstücke haben will, oder mehr Möbel, kannst du deiner Frau sagen, sei nicht traurig, Allah ist mit uns? Und wenn die Leute heute nicht bekämpfen oder nicht geringschätzen oder dir schlecht geht, finanziell oder die Leute nicht missachten, dann wisse, Allah ist mit dir. Allah sieht dich. Ich möchte euch 3 Geschichten erzählen. Schnell. Schön. Weil die Zeit ist knapp, die Zeit entgeht mir. Aber ich möchte euch diese Geschichte. Und als ich diese Geschichten gelesen habe, zum ersten Mal, habe ich geweint. Zu sehen, wie Abu Bakr, was für eine schöne Situation war das zwischen Rasulullah und Abu Bakr in der Höhle. Wie der Iman im Herzen sich verschanzt hat bei Abu Bakr und die Sorge. Abu Bakr war ein Mensch. Abu Bakr machte einmal einen Fehler in einem Hadith und er sagte gerade, er war auch ein Mensch, wie ich heute ein Mensch bin. Und Fehler machen. Die Leute erwarten, dass ich heute keine Fehler mache. Keiner ist fehlerlos. Diese Geschichte in Bezug auf Abu Bakr ist ein bisschen lang. Aber ich möchte daraus einen Teil. Rabi' al-Aslami Sie ist vom Volk Bani Aslam. Das war ein Sahabi, genau. Rasul kam zu ihm und meinte, ja Rabia, bist du nicht verheiratet? Er meinte, nein, ja Rasulallah, nein, ja Rasulallah, ich möchte nicht heiraten. Dann sagte er, ja Rabia, möchtest du nicht heiraten? Ich habe kein Geld. Und ich möchte nicht heiraten. Und ich möchte nichts haben, das mich ablenkt zu die Liebe zu dir. Ja, Rasulallah. Mein Herz soll nur, natürlich für Allah sowieso, aber ich möchte mein Leben nur für dich so, Liebe. Rabia. Rabia bedienstete den Propheten. Und dann gab mir der Prophet Erde. Und gab ihnen auch Erde. Und schaut, der Koran, was er über Abu Bakr, mein Freund. Und der Koran viel, hat Abu Bakr viel Lob gepriesen. Allah subhanahu wa ta'ala. Und er sagt, Rabi'a überliefert diesen Hadith. Ich habe Erde bekommen und Abu Bakr hat Erde bekommen. Rasulullah hat uns jeweils Erde gegeben. Ein Teil Erde, glaube ich. Und dann gab es eine Meinungsverschiedenheit, hat verschmiert Abu Bakr. Und dann gab es eine Grenze zwischen die Erde von Rabi'a und Abu Bakr. Und da war ein Baum. Und dieses Baum war genau an der Grenze. Oder Allahu A'lam. Das Baum wuchs auf der Landschaft von Rabi'a, aber es neigte zu Abu Bakrs Teil. Es war schief, es wuchs schief. Rabi'a. Und da sagte Abu Bakr mir, was ich gehasst habe, was ich gern hatte. Beleidigung. Dieses Wort mochte ich nicht. Dann schwieg er einen Augenblick und dann sagte, Abu Bakr sagte zu ihm, sag mir das, so etwas ähnliches, was ich dir gesagt habe, so eine Beleidigung, damit wir schon auf der Erde alles getilgt haben. Nicht, dass Yawm al-Qiyamah du kommst und du von mir mein Recht nimmst. Und schaut mal, Abu Bakr, gleich hat er sich an Allah erinnert, an Akhira, an Koran und hat sofort gesagt, beleidige mich auch, Auge um Auge. Und sofort hat Abu Bakr den Fehler eingesehen. Heute, subhanallah. Und heute, du hörst Leute, einer beleidigt den anderen, er sagt, ja, er ist so. Ich habe die Wahrheit gesagt, er ist so. Aber schau mal, Abu Bakr sofort erinnert sich an Allah und sagt zu ihm, sag mir jetzt auch etwas, so wie ich dir was gesagt habe gerade. Er sagt, Wallah, ich werde dir das nicht sagen, was du mir gesagt hast. So etwas ähnliches. Warum? Er kann ihn vielleicht noch mehr beleidigen. Wie ein Sprichwort, wie einer sagt, dein Vater, und er sagt 60 Mal dein Vater. Ich bitte euch, das Handy auszumachen, bitte, Brüder. Abu Bakr, radallahu anhu, Entweder sagst du mir so etwas Gleiches oder Ähnliches, in dem Gewicht, ein Wort, in dessen Gewicht, oder ich werde zum Propheten gehen, mich dich verpetzen. Und dann sagt er, Allah, ich werde dir nicht sagen. Das ist so was, wie du mir was gesagt hast. Dann ist Abu Bakr radiallahu anhu Rasulullah alaihi wasallam gegangen. Da kam er zum Propheten und sah, dass das Volk von Rabi'a, das Bani Aslam, das Volk da war, beim Propheten. Und Rasulullah sagte dann seinem Volk, wisst ihr, wer das ist? Sie meinen, das ist Abu Bakr. Das ist Abu Bakr, der Wahrhaftige. Das ist der Gefährte des Propheten Muhammad. Er ist der Gefährte von Anfang an. Er war der Erste, der an Rasulullah geglaubt hatte. Sein Volk, Rabi'a ibn Aslam, er fragte sein Volk, so rum war das. Er fragte, wisst ihr, wer das ist? Und Rabi'a ibn Aslam hatte Angst, irgendwie, dass sein Volk davon Bescheid wusste, weiß, dass Abu Bakr ihn beleidigt hatte. Und Rabi'a ibn Aslam, obwohl er beleidigt wurde von Abu Bakr, hatte die Sorgen gemacht, dass nicht, dass Abu Bakr sich umdreht und mitbekommt, wie sie über ihn reden. Und er denkt nachher, dass er sein Volk gegen ihn aufhält. Und dann sagt Rabi'a ibn Aslam, ich habe Angst, dass wenn er zornig wird, dass Rasul Sallam durch ihn zornig wird. Und wenn Rasul Sallam zornig wird, dann wird Allah zornig. Und wenn Allah zornig wird, ist Rabi'a ibn Aslam, vernichtet. Subhanallah. Schaut mal, was für eine Stufe Abu Bakr radiallahu anhu erreicht hat. Als wenn wir am jüngsten Tag vor Allah stehen und wir werden das kundgeben oder preisgeben, was wir auf dieser Erde gemacht haben oder wie war unser Leben auf dieser Erde und Abu Bakr wird vor Allah stehen. Abu Bakr, Allah wird mit Abu Bakr am jüngsten Tag sprechen und fragen, mit ihm abrechnen oder nicht abrechnen. Und wie wird deine Abrechnung am Qiyamah? Dass Allah, dass Rasul Sallam sich wegen Abu Bakr aufregt, wenn sich Abu Bakr aufregt und Allah sich, dass Rasul Sallam zornig wird, wenn Abu Bakr zornig wird und Allah zornig wird, wenn Rasulullah zornig wird. Was für eine Stufe. Abu Bakr radiallahu anhu, als er zum Propheten ging, hat er ihm erzählt, was er gesagt hat. Und dann kam Rabi'a. Und dann erzählte er ihm auch, was passiert ist. Dann sagt Abu Bakr, ja Rasulullah, er soll mir das sagen, so ähnlich etwas sagen, wie ich ihn vorhin beleidigt habe. Er soll mich auch beleidigen. Er soll mich auch beleidigen. Ich möchte mein Recht haben. Warum? Abu Bakr kennt den Hadith des Propheten, dass der Prophet sagt, einer von euch spricht ein Wort und er gibt dafür keinen Wert. Und dieses Wort wird Grund sein, dass er 70 Stufen oder Meter oder 70 Stufen in die Erde, in die Hölle eingehen wird. Ein Wort. Allahu Akbar. Ich Heute, subhanallah, wie viel wir reden und beleidigen. Yawm al-Qiyamah. Was soll mir Allah subhanahu wa ta'ala sagen? Wie wird unsere Situation sein? Das muss man sich vorstellen. Am nächsten Tag, die Leute werden nicht mit Geld bezahlen, sondern mit ihren Taten. Die Leute werden deine guten Taten nehmen, bis du vielleicht nachher nichts mehr hast. Da sagt Rasulullah zu Rabi'a, sag ihm auch etwas. Rasulullah sagt, sag ihm dasselbe. Er sagt, nein, ja wallahi, Rasulullah, ich werde ihn nicht beleidigen. Da sagt Rasulullah, Allah hat Abu Bakr verziehen, Allah hat Abu Bakr verziehen, Allah hat Abu Bakr verziehen. Und Rabi'a bittet darum, dass Allah ihn verzeihen soll. Dann hat er Dua gemacht, ja Allah, verzeih Abu Bakr. Und Abu Bakr meinte Amin und weinte danach. Schaut mal, wie Rasulullah Abu Bakr verteidigt. Subhanallah. Er war gerecht in dem Fall, aber man sieht die Liebe ihm gegenüber. نعم الشيخ أبو الدرداء لك فوا أبو الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر سبحان الله أذكر يا أبو الدرداء دولاس أبو بكر باي الله داس es gibt kein Mensch nach den Propheten wo der besser war worauf die Sonne geschienen hat als Abu Bakr und diejenigen, die Abu Bakr beleidigen, die sich als Muslime ausgeben, die Abu Bakr beleidigen und ihn beschimpfen, wallahi sind armselig diese Menschen. Eine andere Geschichte, hört den Adab, das Umgehen, nein, die Umgangsweise zwischen den Gefährten. Abu Bakr und Umar, zwischen ihnen ist auch etwas passiert. Abu Bakr hat was zu Umar gesagt. Umar, sein ganzes Leben, er sagte, ich wünsche, wäre ein Haar in der Brust von Abu Bakr. Egal welche gute Tat, Abu Bakr hat mich immer eingeholt. Das hat Umar und Allah angesagt. Egal, ich gehe irgendwo hin, will was Gutes tun, ich finde Abu Bakr vor. Abu Bakr, Umar, sag einmal, dachte ich, Khalas, heute bin ich der Topmann. Ich gehe zu Rasulullah und möchte mein halbes Vermögen spenden auf dem Weg Allah. Und da war ich dort, ich sehe, Abu Bakr hat sein ganzes Geld schon gespendet. Möge Allah sich Abu Bakr erbarmen. Er hat mich in allem überholt. Einmal, Umar wollte eine Frau helfen, eine alte Frau, behilflich sein. Und Abu Bakr war Amir. Das war schon in der Zeit, wo der Prophet schon tot war. Und dann eines Tages nach dem Fajr, da wollte ich gucken, subhanallah, jedes Mal, wenn ich da hingehe, ich gucke, Essen ist, Wasser vorbereitet, alles. Alles ist gemacht im Haushalt. Wer ist das? Und Abu Bakr versteckte sich, macht das heimlich. Weil Allah subhanahu wa ta'ala liebt den Gottesfürchtigen, der nicht auffällt. Chassid, der unsichtbare Gottesfürchtige, so sinngemäß die Übersetzung oder wortwörtlich Übersetzung. Und Umar packte diesen maskierten Menschen, und dann sah er, Abu Bakr war das, er war schockiert. Egal was ich machen, gut tun wollte, Abu Bakr hat mich überholt. Eines Tages Abu Bakr Umar. Und Umar wurde zornig. Und dann merkte das Abu Bakr, dass Umar zornig wurde. Dann verlangte er auch, wie in der anderen Geschichte, dass Umar ihn auch beleidigt, damit sie quitt sind. Als Umar nach Hause gegangen ist, und dann lief, ich lief in den ganzen Weg hinterher. Al-Baqi' ist der Friedhof, der von Medina war. Und Umar versteckte sich vor mir, sagt Abu Bakr. Da bin ich zu dem Propheten Muhammad Sallam gegangen. Schaut euch, der zweite Mann nach Rasulullah Sallam. Und er hatte, es war ein Ausrutscher. Er kann nicht schlafen. Und heute, wir schlachten und wir interessiert uns nicht. Und uns interessiert das nicht? Gar nicht. Ein Wort, er konnte nicht schlafen. Und dann bin ich zu ihm nach Hause gegangen und dann hat er sich versteckt. Dann bin ich zu Rasulullah Sallam gegangen. Das hat mir gereicht. Es war unruhig, Abu Bakr radiallahu anhu. Umar sagt, als ich abwies von Abu Bakr, als ich ihn in dem Moment nicht verziehen habe, hat es mir wehgetan. Und dann Umar suchte dann Abu Bakr. Weil er sagt, Subhanallah, er kam zu mir, wollte mich um Verzeihung bitten und ich habe ihn abgewiesen. Das hat Umar dann wehgetan. Und dann wusste ich, sagt Umar, dass er Rasulullah sallam. Schaut mal, wie schön. Guck mal, wie beide, Abu Bakr und Umar, sich suchten, auch wenn einer einen Fehler hatte, eine Schuld hatte, aber beide will den anderen verzeihen. Und heute, wir schlachten uns gegenseitig mit Wörtern. Und schaut heute, Subhanallah, die Rechte, wir fressen unsere Rechte gegenseitig auf. Wo sind wir? Wo ist diese Zwischenbeziehung, zwischenmenschliche Beziehung zwischen mir und dir, mein Bruder? Dass ich meine Familie, eigene Familie meide, mein Vater über meinen Vater schlecht rede und mein Vater schlecht über mich rede. Das Schlimmste ist, dass du brichst deine Verwandtschaftsbande. Ich sage euch das, meine Brüder. Ein langer Weg ist vor uns zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass wir uns gegenseitig verzeihen sollen. Dass wir meinen Bruder in seine Hand nehmen und sagen, verzeih mir. Und lass uns zusammen zu Allah gehen. Und das heißt, lass uns beide den Weg Allahs einschlagen. Als Abu Bakr, als Umar zu Abu Bakr, zu Rasul Sallam kam, fand er Abu Bakr dort. Dann sagte Umar, ein Gefährte vorne ist mit einer anderen Angelegenheit gekommen. Ines. Und dann erzählte er ihm, was passiert ist. Weil wahrscheinlich andere Gefährten dort waren, dann wollte nicht, dass sie dabei sind. Und dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, möge Allah dir verzeihen, Abu Bakr. Und dann sagte Rasulullah, vergebe Abu Bakr. Bitte Allah darum, dass Allah ihn vergibt. Und sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, lasst meinen Gefährten. Keiner soll Abu Bakr traurig machen. Dieser Mann. Das letzte Schluss, die Schlussfolgerung. Im Himmel und auf der Erde hat er einen Rang bekommen bei Allah subhanahu wa ta'ala. dass Rasulullah ihm sagt, sei nicht traurig, Allah ist mit uns. Warum hat er diesen Rang bekommen? Dass sie beide waren im direkten Schutz Allahs. Weshalb? Weshalb haben sie diese, hat er diese Stufe bekommen? So, weil er die Form, heute, vergesst, heute, Ladendiebstähle, Drogenverkauf, Unheil auf der Straße, Stiften, schlechter den Eltern zu sein, das Geld der Menschen essen, die Menschen unterdrücken, über die Menschen schlecht reden. War er so? Hat er so die Stufe bei Allah bekommen? Wie Rasulullah selber sagt, wie Allah sagt über die Zunge des Propheten, wahrlich, das Gebet und mein Opfer ist für Allah. Und Leben und Tod, mein Leben und Tod ist für Allah, einzig und alleine. Sein ganzes Leben war für Allah. Und so war Abu Bakr radiallahu anhu. Sein ganzes Leben war für Allah und für den Gesandten Allah. Und er weint. Sogar er wurde gebissen von einem Skorpion, wo Rasulullah auf seinem Schoß schlief und er machte mit seinen Füßen die Löcher zu von der Höhle, damit kein Skorpion den Propheten beißt. Und er wurde gebissen und er hat leise geweint, dass der Prophet nicht aufwacht. Und er weint vor Schmerzen, aber er schreit nicht. Gesegnet soll dieser Mann sein, Abu Bakr. Und als die Tropfen von seinem Gesicht fielen auf Rasulullah, dann wurde er wach. Und dann sagte er, was ist los mit dir, Abu Bakr? Warum weinst du? Er sagt, ich habe Schmerzen. Und Rasulullah nahm ein bisschen Speichel und machte das auf der Wunde und machte Dua für ihn. Dann ging die Wunde weg. Der Schmerz weg. Heute. Du hörst heute. Du siehst. Du lachst heute und der Prophet wird beleidigt. Also freust dich. Und deshalb, sei gut zu den Menschen. Sei gut. Deshalb, du lebst in Deutschland. Versuch den Islam hier zu verbreiten, mein Bruder. Bevor du mit deiner Zunge anfängst zu reden, versuch deinen Charakter zu verbessern. Hier im Westen. Was ist los mit uns, subhanallah? Wir leben hier, haben es nicht geschafft, den Islam hier zu verbreiten. Auf den, dass sie erkennen, dass wir Muslime das Beste für die Menschen wollen. Dass du ihnen La ilaha illallah Muhammad Rasulullah bringst. Und sie verstehen, dass darin der wahre Erfolg liegt. Deswegen, lass dich speisen für deine Religion. Nicht wegen deiner Dünya. Wir lassen uns heute von der Dünya vom Skorpione beißen. Sinnwörtlich. Lass dich speisen für den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, für die Religion. Die Abu Bakr radallahu anhu. Abu Bakr radiallahu anhu, als Umar zu ihm kam, als beide bei den Propheten waren, Abu Bakr war ja vorher bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Als Umar sah, als Abu Bakr sah, und der Prophet meinte, euer Prophet, euer Gefährte Abu Bakr, ihm ist was zugestoßen. Als er wusste die Geschichte von Umar, der Prophet änderte sein Gesicht und wurde zornig. Als ich gesehen habe, das Gesicht des Propheten, dann war ich traurig und besorgt wegen dem Zorn über Umar. Ich hatte Angst, dass irgendwas passiert Umar durch den Zorn des Propheten. Und dann bin ich zu seinen Knien, in seinen Knien gefallen, Abu Bakr. Ich bin Ungerechter. Ich bin der Ungerechte. Ich habe angefangen. Umar ist unschuldig. Subhanallah. Subhanallah. Er spricht jetzt, Allah, schaut mal, wie gerecht Abu Bakr war, subhanallah. Das, was für ein wahrhaftiger Zeuge. Und nicht wie heute, subhanallah, Zeugen werden hervorgerufen, damit sie eine Falschaussage machen. Er sagt, da sind Türen oder sind Zeugen an der Tür des Gerichts. Ich nenne sie, da sind Zeugen an der Tür der Hölle. Er sagt, jemand, der eine falsche Aussage gibt. Er sagt, schaut euch das Beispiel, wie Abu Bakr radiallahu anhu, wie er zu seinen Knien runtergeht und sagt, ich habe ihm Unrecht, ich habe Ungerechtigkeit, ich habe Ungerechtigkeit. Nicht Abu Umar, ich. Schaut die Liebe zwischen diesen Menschen. Das ist Liebe und diese Liebe ist uns fremd. Diese Liebe kennen wir nicht, Leute. Sind wir, wie Allah erwähnt, diejenigen, die ihn auf die beste Weise gefolgt sind, den Prophet, auf die beste Weise und den Gefährten, sind wir so wie sie, was ist mit uns? Folgen wir diesen Menschen? Folgen wir diesem Beispiel? Wir sollen traurig sein über unsere Lage, wie wir untereinander, miteinander umgehen. Jeder mit einem Messer oder einer Axt in der Hand und fängt auf seinen Bruder raufzuschlagen. Kann sein, dass diese Liebe zwischen uns kommt, so wie Abu Bakr und Umar? Ja. Verzeih deinem Bruder. Umarm deinen Bruder, subhanallah, sag, was du ihm liebst. Und der Prophet verzieht dem Umar. Und Abu Bakr verzieht. Jeder hat den anderen verziehen. Nimm die Hand deines Bruders, gib ihn ins Paradies. Nicht nur dein Bruder, deine Familie, dein Stadt, dein Land, mach die Absicht, dass Allah alle Rechte halten soll.